1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Zunächst sind wir unter uns hier im Radio und das Fernsehen wird ungefähr um 1.18 Uhr dazuschalten. Freie Themennacht 0800 220 50 50. Aber ich würde gerne mit euch zusätzlich noch über ein anderes Thema sprechen. Ich habe in den letzten Tagen ein Interview mit den Eltern des vor 2 Jahren ermordeten Mirko aus Grefrath gelesen. Wir erinnern uns, der 10-jährige Junge wurde entführt, missbraucht und ermordet. Und die Eltern sagen heute, wir vergeben dem Täter. Hintergrund ist ihr starker Glaube. Sie sagen weiter, wir sind überzeugt, wo das Böse ist, ist auch das Gute nicht fern. Gott war bei Mirko, als er litt. Ich würde gern von euch wissen, wie ihr zu dieser Haltung der Eltern von Mirko steht. Und ich würde gern von euch wissen, wie ihr persönlich mit schweren Verletzungen, die man euch angetan hat, umgegangen seid oder umgeht. Könnt ihr verzeihen oder hasst ihr? Also wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht ist Petra und die ist 55. Guten Morgen, Petra. Petra schweigt. Hallo? Ja? Ja, Petra. Ich grüße dich. Ja, ich dich auch. Schön, dass du da bist. Um was geht's denn? Ja, das kommt dem Thema heute eigentlich ganz gleich oder fast gleich. Denn erst im Vorfeld bin ich selber ein Missbrauchkind von meinem eigenen Vater und habe sehr nach langer, langer Zeit eigentlich erst angefangen, mich damit mehr auseinanderzusetzen. Früher habe ich es verdrängt und habe dann durch meine Ex-Schwiegertochter, die auch missbraucht wurde, mich mehr und mehr damit befasst. Und meine Schwester wurde auch von meinem Vater missbraucht und habe Bücher und alles sowas gelesen, Therapien gemacht. Und irgendwo stand dann mal so ein Satz drin, man sollte oder könnte solchen Menschen auch verzeihen können. Mhm. Und weil ich also ja nachts auch immer schlecht geträumt habe von meinem Vater, habe ich dann irgendwann mal gesagt, ich verzeihe ihm und er möchte mich aber dann bitte in Ruhe schlafen lassen. Das hast also, du im Traum zu ihm gesagt? Nein, in Wirklichkeit, also abends, ganz ehrlich, habe ich gebetet und habe gesagt, lieber Gott, hör mir bitte zu, mein Vater hat dies und jenes mit mir getan und ich möchte ihn hiermit um Verzeihung bitten, aber also ich verzeihe ihm, aber er möchte mich dann bitte auch nachts in Ruhe schlafen lassen, so dass ich nichts Negatives mehr von ihm träume. Und es ist so, dass das wirklich nicht mehr vorgekommen ist. Im Gebet hast du das gesagt? Ja, ja. Ich bin gerade ganz verwundert. Ist das dein Hauptthema, weswegen du anrufst? Nein, aber ich bin ganz erstaunt, weil so schnell kann es ja gar nicht gehen. Nee, das passt also wie die Faust aufs Auge. Und hat denn das dieses Gebet dann auch genutzt? Ja, es ist keine Lüge. Ich habe seitdem meinen Vater nicht mehr im Traum als bösen oder für mich als negativen Menschen gesehen. Lebte denn da zu diesem Zeitpunkt der Vater? Nein. Nein. Meinst du, das wäre dir auch gelungen, wenn dein Vater noch gelebt hätte? Hättest du ihm verzeihen können? Nein, kann ich nicht so beantworten. Kann man schwer theoretisch wahrscheinlich so sagen. Ja, ja. Also ich habe mich sonst so schon immer erschrocken, wenn ich dann mal auf die Idee gekommen bin, fahren meine Eltern besuchen. Also zumindest meine Mutter habe ich ja immer angesprochen. Ich habe immer gesagt, wir fahren zu meiner Mutter. Mhm. Die hatten dann zu dem Zeitpunkt in Westdeutschland gelebt. Und auf dem Weg dahin war auf einmal wie so ein, als wenn mir jemand einen Stoß gegeben hat und sagte, wo fährst du denn jetzt überhaupt hin? Mhm. So dass ich dann zu meinem Mann gesagt habe, sag mal, was mache ich jetzt hier? wo fahre ich denn jetzt hin? Ich will ja überhaupt keinen Kontakt mehr zu meinem Vater. Mhm. Ja, und aber da die Strecke schon zu weit war, um dass ich jetzt wieder zurückfahren wollte, ja, bin ich hingefahren. Ja, aber da habe ich gemerkt, dass mein Vater, also er, klar, alle haben es unterm Tisch geschwiegen. Ich habe nie mit ihm darüber geredet. Und er ist auch nie angezeigt worden? Nein. Wie alt warst du, als du dieses gebetet hast? Gebetet? Das war jetzt vor 3-4 Jahren. Ach so, erst. Ja. Und der Missbrauch hat stattgefunden im Alter von bis? Da war ich auch so um die 10-9 Jahre. Also hat dich das schon dein ganzes Leben dann beschäftigt? Ja. Ist es denn eine wirkliche Erleichterung jetzt für dich, dass du es so geklärt hast, sage ich mal? Für mich ja, also für meinen Missbrauch schon. Dann ist es doch für dich eine gute Entscheidung gewesen, es so zu machen. Ja. Ja. Ja. Also das kann ich eigentlich also wirklich auch nur jedem empfehlen. Mhm. Wer ein bisschen daran glaubt. Natürlich, also sonst geht es nicht, ja. Ich glaube an Engel und ich glaube auch an den lieben Gott. Ich meine, ich gehe jetzt nicht jeden Sonntag in die Kirche, aber mein Glaube ist da. Ja. Und ich glaube auch, dass man Hilfe davon, dass man die Hilfe bekommt. So, jetzt hast du meinen Themenvorschlag spontan gerade aufgegriffen, aber da war ja noch ein anderes Thema im Hintergrund, weswegen du angerufen hast. Ja, eigentlich war der Grund gewesen, mein Enkelsohn, der ist jetzt 13, und hat eigentlich mehr oder weniger von klein auf an irgendwo schon immer bei uns gelebt. Und vor 6 Jahren aber dann offiziell richtig bei uns richtig, dass er bei uns angemeldet war und allem. Und mein Sohn und meine Ex-Schwiegertochter haben hier bei uns in der Umgebung vorher gewohnt, bevor sie sich getrennt haben. Und warum ist der Sohn, warum ist der Enkel dann gänzlich zu euch gekommen? Weil die beide, mein Sohn und meine Ex-Schwiegertochter, zu dem Zeitpunkt sehr jung waren. Die haben den Kleinen mit 7 Jahren bekommen, mit 17. Mhm. Und meine Ex-Schwiegertochter war zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht von sich aus selber nicht in der Lage, mit dem Kind umzugehen. Okay. Also das waren noch ihre eigenen Worte. Also 13 Jahre alt ist er? Ja. Mhm. Und klar, er war dann mal eine Zeit lang bei der Mama, hat dann auch gewohnt zum Anfang. Denn beim Papa, weil er eigentlich mehr oder weniger auch ein Papa-Kind war oder es heute auch noch ist. Und dann hat er mich dann gefragt, weil er nicht mit der neuen Partnerin von meinem Sohn klargekommen ist, ob er zu uns ziehen darf. Verstehe, nur ist er gänzlich bei euch. Er ist jetzt nicht, ja, eigentlich schon, aber, Entschuldigung, er ist seit März ist er in einer Einrichtung. Mhm. Weil er hatte auch einen sexuellen Missbrauch hier bei uns, also nicht bei uns, aber in unserem Haus mit einem Jungen, der war zu dem Zeitpunkt 16. Aha. Und mein Enkel war 9 oder 10 Jahre alt gewesen. Ja. Bei euch im Haus, also im Mietshaus? Ja. Und wir waren auch vorher dick befreundet gewesen. Ja. Und mein Enkel hat ein Jahr lang geschwiegen und wir haben schon irgendwo was gemerkt, aber nicht jetzt zum Punkt Missbrauch hin, sondern weil zu dem Zeitpunkt hat mein Sohn sich relativ wenig um seinen Sohn gekümmert. Mhm. Und da haben wir gedacht, deswegen ist er in der Schule so abgesackt und frech geworden, bla bla bla. Okay, es gab einen Missbrauch an deinem Enkel. Ja. Das liegt jetzt 3 Jahre zurück. Ja, die Verhandlung ist ein bisschen länger noch. Die Verhandlung ist jetzt im November. Und wo ist der Täter? Der wohnt immer noch hier. Der wohnt immer noch im Haus. Aber dein Enkel ist im Moment in einer Einrichtung. Weil er in der Schule nachher, wie gesagt, total abgesackt ist. War eigentlich immer ein guter Schüler gewesen, aber er ist mit dem allen nicht mehr so klar gekommen. Hat offen aber über seinen Missbrauch gesprochen. Wiederum Morddrohungen ausgesprochen und also Wutausbrüche und Anfälle bekommen, also so dass wir auch Therapie hatten und alles sowas, aber das half ihm nicht. Was ist jetzt der Grund deines Anrufes, Petra? Mein Grund ist der, weil, wie gesagt, mein Enkel jetzt da in dieser Einrichtung ist. Wir eigentlich aber alle wissen, ob mein Sohn und auch meine Schwiegertochter, dass er Verlustängste hat und wenn er alle 14 Tage hierher kommt, dass er ungern wieder hingeht. Ich meine, die Zeit ist noch relativ kurz. Also dafür. Er würde am liebsten zur Oma wiederkommen. Er würde wieder zurückkommen. Ja. Und aber im Haus wohnt ja der Täter noch. Ja, wenn es wahr ist, dann gehen die auch, wenn die Verhandlung ist und er schuldig gesprochen wird, dann gehen die auch. Also da sind auch zwei, gesagt, noch ein Kind ist noch mit dran beteiligt. Ah ja. Jetzt nochmal die Frage. Was ist jetzt dein Problem? Ja, mein Problem ist, weil ich wissen wollte, eigentlich mit einem ganz total Außenstehenden mal nachfragen, ob die Entscheidung richtig ist, dass er jetzt da bis zum 18. Lebensjahr da bleiben sollte. Ach so, bis zum 18. Lebensjahr ist das geplant. Ja. Warum eigentlich? Es geht nicht um, eigentlich musste die Einrichtung bis zu dem Zeitpunkt, wo wir hingefahren sind, um uns das da anzugucken, wussten die gar nicht, dass er missbraucht wurde. Die haben also nur von der Schule erfahren, dass er eben in der Schule im Unterricht nicht mitmacht, stört. Wer hat das denn die Wege geleitet? Die Schule. Kann die Schule das einfach so über euren Kopf hinweg? Mehr oder weniger haben sie es gemacht, ja. Die haben dann beim Jugendamt angerufen und dann haben uns aber vorher im Vorfeld, wie wir ihn auf die Oberschule angemeldet haben, gesagt, dass er da in der richtigen Schule ist. Die haben da Therapeuten. Also ich verstehe, das Problem steht darin, dass du Sorge hast, ist es richtig, den Jungen, der ist jetzt 13 Jahre alt, bis zu seinem 18. Lebensjahr, dort hinzuschicken, wo er eigentlich gar nicht sein will. Nein. Und er eigentlich glücklicher ist bei Oma und Opa. Ja, ja. Also er geht auch zur Mama hin, wenn er hier ist, das macht er auch. Und mein Sohn kommt dann auch hierher. Aber ich würde jetzt so spontan sagen, dass es natürlich keine gute Lösung ist. Nun kann ich schwerlich beurteilen, was da noch für Probleme neben dem Missbrauch sind. Das kommt der Missbrauch da an, da müssen ja noch andere Probleme sein, weswegen die Schule aufmerksam geworden. Was der mit seinen 13 Jahren schon durchgemacht hat, das wäre ein ganzer Roman. Er musste zum Beispiel als Vierjähriger den Fußboden auflecken, um in das Zimmer von meiner Ex-Schwiegertochter ihren Cousin reinzukommen, wurde unter die kalte Dusche gestellt, weil er ins Bett gemacht hat und macht auch heute noch ein. Ja. Also der hat schon, und das sind Sachen, die vergisst er nicht. Also das ist das ist ein sehr komplexer Fall. Ja. Den kann ich dir jetzt in ein paar Minuten, das wäre nicht seriös, nicht richtig beurteilen und beraten. Nein, das war mir klar. Ja. So von meinem Grundgefühl her finde ich, dass man darauf Acht geben sollte, was der Junge möchte, damit, wenn er schon so viel mitgemacht hat, jetzt nicht nochmal leidet und es ihm schlecht geht. Aber wahrscheinlich muss da an anderer Stelle dann auch weiter unterstützt und geholfen werden. Dafür gebe ich jetzt mal ab an meine Psychologin. Die hat richtige Ahnung und die hat Zeit, mit dir das genau durchzusprechen. Und dann kriegst du einen profunden und professionellen Rat auch von Seiten einer Psychologin. Okay? Das ist ganz lieb, ja. Sehr gerne, Peter. Dann legst du bitte auf. Bedanke ich mich. Sehr gerne. Und Claudia, meine Psychologin, ruft dich gleich an. Ja, ist gut. Alles Gute. Tschüss. Und macht weiter so. Ist ganz toll, eure Sendung. Dankeschön, Petra. Tschüss. Bitteschön. Tschüss. So, meine Lieben, und hier ist Tobias. Tobias ist 33. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Tobias. Um was geht's? Es geht um meine Ex-Freundin. Ich war 3,5 Jahre mit meiner Ex-Freundin zusammen. Sie hat ein Kind, das wird jetzt im Oktober 7 Jahre alt und das Kind ist vom Ex-Mann. Also sie war schon mal verheiratet. Mhm. Und ja, wie soll ich eigentlich anfangen? Also ja, sie hat sich halt vor circa 4 Wochen von mir getrennt. Ja. Weil ich halt teilweise egoistisch war und mich nicht so sehr um ihre Belange gekümmert habe und mal so Alltagsfloskeln, ich habe halt nicht gefragt, ja, wie war dein Tag und wie geht's dir, und obwohl sie halt auch Probleme hatte und ja, hab mich halt zu sehr mit mir selbst beschäftigt. Und das war ihr jetzt zu viel? Wahrscheinlich hat sie es öfters dir gesagt und... Ganz genau. Wir hatten auch schon mal ein Gespräch, ein unparteiisches, mit einer Verwandten von mir, mit meiner Tante. Mhm. Und ja, sie hat es mir halt hin und wieder mal gesagt, aber ich wusste nicht, dass es so ernst ist. Ja, dass es so ernst ist. Und vor 4 Wochen hat sie halt, ich bin in der Früh in die Arbeit gefahren im Zug und dann hat sie mir einen Brief in den Rucksack getan. Ja, da hat sie halt Schluss gemacht und... Klingt das denn definitiv, wie sie Schluss gemacht hat? Also endgültig? Ja, im Moment schon, ja. Also das Problem ist halt auch... Wie hat sie es denn formuliert? Ja, dass sie einfach nicht mehr kann, dass sie das nicht mehr aushält, dass sie psychische Probleme hat und ja. Und das Problem ist halt, dass sie, weil ich habe mit ihr zusammen gewohnt, an dem Tag, wo sie mich rausgeschmissen hat, sie hat halt vorher einen über Internet kennengelernt, den sie von früher kannte, der wohl von ihrem Heimatdorf ist und den hat sie in der gleichen Nacht halt, also bis jetzt schläft er halt bei ihr. Ja, also und das ging dann flott. Das ging sehr flott und das Problem ist halt, wie gesagt, auch wegen dem Kind. Als Kind, ich denke halt, dass das irgendwie auch nicht gut für die Seele des Kindes ist. Wie gesagt, das Kind liebt mich, ich liebe das Kind. Gut, ich habe keine Ansprüche drauf, weil ich bin nichts von ihm. Aber der hat sich so an mich gewöhnt, der liebt mich mehr als seinen leiblichen Vater. Und okay, das mag ja alles sein. Wie gesagt, sie hat mich rausgeschmissen, jetzt schläft der andere da und es geht mir halt auch ums Kind. Weil ja, aber es geht ja in erster Linie natürlich um dich. Wollen wir mal Klartext reden. Das ist eher ehrenwert, dass du natürlich über das Kind dir auch Gedanken machst und das ist ja natürlich, auch traurig. Natürlich. Und das ist ja auch eine Verletzung, wenn man rausgeschmissen wird und gleich der Nachfolger ins Ehebett einsteigt. Damit kann man auch nicht gut umgehen, das kann ich mir schon vorstellen. Natürlich, das ist schon... Will also sie denn noch mal, will sie denn war noch, ein heftiger Schlag oder ja. ist ein heftiger Schlag, Will ja. sie denn nochmal mit dir reden? Hat sie irgendwas signalisiert? Oder ist absolut Sendepause von ihrer Seite? Also wir reden eigentlich, wenn ich anfange von Beziehungen wieder, dann nein und ich habe jetzt einen anderen. Also wenn überhaupt, dann nur wegen dem Kind. Also ihr redet aber, ihr redet noch miteinander. Ja, wir reden bezüglich des Kindes, ja. Ja, aber es hätte sein können, dass ihr gar nicht mehr miteinander redet. Das kennen wir ja auch. Ja, es ist zwar ein bisschen schlecht, aber es geht einigermaßen. Also es ist zwar ein holpriger Weg, aber es geht einigermaßen. Aber ich komme halt sehr schlecht an sie ran, weil ich denke auch, dass der neue Freund Einfluss auf sie hat. Ja, nun reden wir ja von einer erwachsenen Frau, die für sich das ja auch entscheiden kann. Ja, natürlich schon. Ich würde, ja. Tobias, ich würde an deiner Stelle jetzt zunächst mal das Thema Beziehung mal ein bisschen zurückstellen. Ja. Und auch nicht fordernd auftreten. Ja. Ich glaube, wenn du ein bisschen die Wogen, erstmal wenn die sich geglättet haben, hast du, glaube ich, eine größere Chance, mit ihr sachlich und normal zu reden. Okay, also jetzt nicht immer drauf drängen, weil ich sie, genau, weil so ich sie damit noch mehr von genau. mir entferne praktisch. Genau, so würde ich es machen, Tobias. Aha. Und dann warte mal ab und vielleicht meldest du dich nochmal bei uns. Okay. Ja, dann wünsche ich für Glück und alles Gute. Okay, das danke ich dir. Sehr gerne. Ganz herzlich, tschüss. Mach weiter so. Dankeschön. Danke, ciao. So, meine Lieben, ich sehe... Die Fernsehzuschauer sind auch da. Das ist schön. Es wurde noch ein bisschen länger als gestern erwartet. Das waren jetzt 18 Minuten. Aber ihr seid da und wir sind auch da. Wir freuen uns. Wir haben eine freie Themennacht heute. Das hatte ich angekündigt. Ihr könnt zu jedem Thema anrufen, das euch interessiert. Aber ich würde gerne zusätzlich noch mit euch über ein anderes Thema sprechen. Ich habe in den letzten Tagen ein Interview mit den Eltern des vor 2 Jahren ermordeten Mirko aus Grefrath gelesen. Ihr erinnert euch, 10-jähriger Junge, entführt, missbraucht und ermordet. Die Eltern haben sich jetzt in einigen Interviews geäußert und auch ein Buch zu ihrer Geschichte publiziert und auf den Markt gebracht. Und heute sagen die Eltern, wir vergeben dem Mörder unseres Sohnes. Wir vergeben dem Täter. Und der Hintergrund ist ihr starker Glaube. So sagen sie weiter. Wir sind überzeugt, wo das Böse ist, ist auch das Gute nicht fern. Gott war bei Mirko, als er litt. Ich möchte gerne von euch erfahren, was ihr zu dieser Haltung der Eltern von Mirko sagt, wie ihr das beurteilt. Und ich möchte gerne von euch erfahren, wie ihr mit großer Verletzung, die man euch angetan hat, umgegangen seid in eurem Leben oder vielleicht auch umgeht. Könnt ihr verzeihen? Ist Verzeihen immer richtig? Oder hasst ihr die Person, die euch die entsprechende Sache angetan hat? Oder habt ihr vielleicht auch eine gewisse Gleichgültigkeit entwickelt? Also wenn ihr gerne mit mir darüber auch sprechen wollt, sehr gerne, 0800 220 50 50. So, wir machen weiter. Wir haben ja hier bei 1Live schon angefangen mit Benny. Und Benny ist 21. Guten Morgen, Benny. Guten Morgen, Domian. Hallo, Benny. Um was geht's? Geht um folgende Thematik. Ich war letzte Woche Montag in Aue, den ersten FC Köln angucken. Ja. Und bin dann nach Hause gekommen, war ein bisschen frustriert. Wie man das immer so ist in letzter Zeit, glaube ich. Das ist öfter so, richtig. Ja. Und da bin ich auf Facebook reingegangen und da kam mir die Idee, vielleicht hat man ein paar Anreize setzen kann, um da mal die Spieler darauf hinzuweisen, dass das in der Form nicht geht, dass man sich so lasch präsentiert und nicht kämpft und noch nicht läuft und diesen letzten Willen einfach nicht zeigen. Und da hatte ich gedacht, komm, mach mal eine Facebook-Seite auf mit dem Namen Kevin Pizzoni und Co. aufmischen. So, oh, und, das, ist ja nur, daraus, das ist ja nur dann, groß durch die Presse gegangen. Richtig, und was dann daraus entstanden ist, das hat man natürlich dann der Presse verfolgen können. Und du hast diese Seite aufgemacht? Ich bin der Initiator von der ganzen Seite, richtig. Und das sind sehr schlimme Dinge passiert. Vielleicht erzählst du es kurz für die Leute, die so im Fußball und 1. FC Köln nicht so bewandert sind. Also was passiert ist, ich kann dazu sagen, dass ich nur halt mit der Fanseite irgendwas zu tun habe, aber ich kenne natürlich die Leute, die dann vor der Tür dann auch aufgelauert haben und dann auch gespuckt haben und bedroht haben. Vor dem vor der Tür des Fußballers? Richtig, vor dem Anwesen vom Herrn Pizzoni. Ja. Und dann sind natürlich dann Beleidigungen gefallen, auch Drohungen und da wurde dann auch ein Zettel auf die Autotür geklebt mit einer komischen Aufschrift. Ja, und es ist natürlich... Wie, was war das für eine Aufschrift? Ja, Kevin Pizzoni, wenn du die Stadt nicht verlässt, dann zicken wir dich. Ja, also der Mann hat Angst um Leib und Leben gehabt. Der war ziemlich verängstigt, glaube ich. Ja. Aber ich war nicht dabei, aber ich habe es halt über Kollegen habe ich halt erfahren. Ja, das Resultat der ganzen Geschichte ist ja, soweit ich informiert bin, dass er weggeht vom 1. FC Köln. Wie bitte? Ich sage, das Resultat ist ja nun, so wie ich es mitbekommen habe, dass er weggeht vom 1. FC Köln. Ja, ich sag mal so, das Resultat als solches ist natürlich jetzt aus meiner Sicht nicht verkehrt, aber halt wie es zustande gekommen ist, das hätte man natürlich ein bisschen anders lösen absolut können. Absolut. Aber nun hast du ja etwas mitbefördert, was ja sehr schlimm ist und was sehr ja. Also ich sag mal so, der Express, die Bild, Kölner Stadtanzeiger, die komplette Medien. Die haben natürlich da auch schon gehörig Öl ins Feuer gegossen. Das muss man natürlich auch so sagen. Das will ich jetzt auch in der Deutlichkeit mal so formulieren. Weil es sind natürlich auch gewisse Dinge da formuliert worden, die so gar nicht passiert sind. Also wie auch gesagt... okay, aber der Mann ist zum Beispiel... man hat ihn doch tätlich angegriffen, den Kevin. Nee, tätlich angegriffen worden ist er auf keinen Fall. Also das kann ich auf jeden Fall bezeugen, weil diese Jungs, die da vor Ort waren... Die kenne ich schon so weit ganz gut, dass ich wirklich einschätzen kann, ob die lügen. Er wurde mal zu Karneval, was man auch in der Presse hat lesen können, wurde er auf jeden Fall mal angegriffen. Aber jetzt da war die Nase gebrochen, genau das meinte richtig, ich jetzt. Richtig, ja. Aber ja, ich denke mal, das kann auch mal, je nachdem, wenn man mal ziemlich viel getrunken hat. Und okay, aber du hast die Seite initiiert und du richtig bist schuld, dass diese Hetze überhaupt stattgefunden hat. Warum hast du nicht sofort, als du gemerkt hast, was auf der Seite abgeht, also du hast... Du, soweit ich weiß, du hast persönlich nicht dazu aufgerufen, sondern die User auf deiner Seite. Warum hast du nicht sofort Stopp gemacht und das Ding zugemacht? Ja, also ich habe natürlich auch direkt dazu geschrieben. Da haben sich schon ein paar Leute zu geäußert. Ich habe direkt geschrieben, so Freunde, hört mal zu, das ist jetzt nicht die Seite, wo man hier Radau machen kann und Gewalttaten verherrlichen darf und bla bla bla. Aber dann ist man natürlich auch irgendwann mal müde nach so einer Tour, geht dann schlafen, weil man auch am nächsten Tag auch noch dann arbeiten muss. Und wie ich nach Hause gekommen bin, habe ich das dann dann auch direkt gelesen per E-Mail. Der FC hat mir eine E-Mail geschickt, hat gesagt, hör mal zu, Achtung, das geht so nicht. Okay, aber du kannst mir doch nicht sagen, dass du einen ganzen Tag nicht auf die Seite geguckt hast. Nee, also ich war von 8 bis 12 arbeiten und dann bin ich um 12:30 zu Hause gewesen und dann war die Seite schon vom Netz gewesen. Sodass ich auch überhaupt keinen Einfluss hatte und auch gar nicht einsehen konnte, was auf dieser Seite alles geschrieben worden ist, weil die komplette Seite runtergenommen worden ist. Also ja, zu Recht auch. Ja. Oder beklagst du das jetzt noch? Nee, ich will das nicht schönreden oder so, aber. Du hast eine Anzeige am Hals jetzt? Ich habe jetzt eine Anzeige am Hals, das war so richtig. Ja, aber zu Recht doch auch. Nee, also ich muss dazu sagen, nicht zu Recht, weil es war. Ja, aber wenn du so eine Seite aufmachst, dann kann man ja sagen, okay, das ist ein Diskussionsforum, darüber kann man diskutieren. Aber dann dann trägst du auch die Verantwortung, dass das alles in geregelten Bahnen läuft. Sobald es hetzerisch wird oder jemanden sogar an Leib und Leben vielleicht gehen könnte, du kennst die Menschen, wie die Menschen aufzubohlen sind, musst du sofort doch die Notbremse ziehen. Also wie gesagt, wie ich noch online aktiv war, habe ich den Leuten auch direkt klipp und klar gemacht, dass das so nicht geht, dass die das bitte sein lassen. Und was dann halt da passiert, wenn ich, sag ich mal, nicht online bin, das kann ich dann im ersten Moment gar nicht abschätzen. Und wie ich dann, wie gesagt, online war, war die Seite vom Netz, dass ich überhaupt keinen Einfluss drauf hatte. Ich habe daraufhin auch wieder dann alles passiert. Das habe ich dann den ersten FC Köln kontaktiert. Habe gesagt, so Freunde, das war so nicht gemein. Das kann ich auch alles belegen. Das werde ich von meinem Anwalt auch abklären. Also bist du sehr naiv und leichtfertig an die Sache rangegangen? Kann man das so zumindest sagen? Ich würde mal sagen, das war auch alkoholbedingt. Ah, ja. Verstehe. Aber ich gehe davon aus, dass du ein Fan vom ersten FC bist. Richtig. Ja, ich bin auf jeden Fall. Ich bin Kölner durch und durch. Rot-Weiß-Rot bist, ne? Ist das jetzt dein erster Kontakt oder Problematik mit dem Strafgesetz? Ja, man kommt hin und wieder auf jeden Fall, wenn man in der Szene drin ist, kommt man da auf jeden Fall in Kontakt mit der Polizei. Massenkontrollen und bla bla bla, dann wird man mal zurückgehalten. Bist du vorbestraft? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall? Weswegen? Ich war bei ein paar Aktionen dabei. Wir haben die Levs haben wir ein bisschen weggewichst, die Gladys. Was? Die Pillen, die Schweiz von der anderen Rheinseite, also die Leverkusener. Ja. Da sind ein paar Aktionen vorgefallen, den haben wir mal ordentlich ein bisschen Feuer unterm Arsch gemacht. Was heißt das? Ja, haben wir ein paar Angriffe gestartet. Ja, also. Das ist ja nur total assi. Ja, ich meine, wenn man unter sich bleibt, ist das ja alles legitim. Also das ist nicht legitim. Ich bin ja nur kein großer Fußballfan, aber ich habe in meinem Umfeld so viele Freunde, die Fußballer sind und Fußballfans sind. Die kotzen ab, wenn die sowas hören, was du da gerade erzählt hast. So macht ihr den Sport kaputt. Niemals. Also kann ich noch ganz kurz was zu der Facebook-Geschichte sagen. Ich habe den Express informiert, kontaktiert jegliche Medien und da kommt ja auch null Bereitschaft, dass man sich schon mal wirklich öffentlich zu äußern. Aber ich finde es jetzt sehr gut, dass ich mal jetzt hier mal Wort fassen kann. Mhm. Und muss auch ganz klar sagen, dass die Medien auch einen Teil dazu beigetragen haben, dass die ganze Sache so eskaliert ist. Weil ich kann nicht reinschreiben, dass 445 breite Hooligans da irgendwie Stunk machen wollten. Das waren ja lediglich nur die Einladungen, die ich da rausgeschickt habe. So, und von diesen 445 Leuten hatten sich dann vier, dazu bereit erklärt, da mal irgendwas mitzumachen. Okay, aber wir sind uns einig, dass man so etwas nicht machen darf und machen soll, weil einfach die Gefahr besteht, dass die Leute sich da in ihren Hass hineinsteigern und das Ganze eskaliert und es ist ja nur auch eskaliert. Es ist eskaliert, definitiv. Das war auch, muss ich auch ganz klar sagen, nicht meine Absicht. Ich wollte halt ein paar Anreize dazu setzen, um da halt mal wirklich auch mal den Spielern, das ist die Spieler einfach mal ein bisschen zu pushen, zu sagen, ich spiele für meinen, für unseren Verein, für den geliebten ersten FC Köln und da muss man alles für geben. Ja, ja? Ist ja okay. Da hängen, ist ja okay. So viele Menschen, so viele Leute an dem Verein. Absolut. Ich bin auf deiner Seite, aber alles im Rahmen. Natürlich alles im Rahmen. Und im Rahmen heißt auch beispielsweise, es ist außerhalb des Rahmens, wenn man die, ich weiß gar nicht, wie du das gerade genannt hast, die von Leverkusen da mal die platt macht, oder wie du es gerade gesagt hast. Ja, die platt macht. Also ich muss dazu sagen, das ist dann natürlich immer eine geplante Aktion. Wenn dann sagen, 20 gegen 20. Ja, aber reden wir gleich drüber. Was reden wir? Das ist doch absolut unterste Kante. Es ist absolute unterste Assi-Kante. Ja, wie, jetzt nicht schönreden. Das bleibt natürlich hinter verschlossenen Türen, alles drum und dran. Aber ich weiß. Jetzt hast du, wie lautet die Anzeige? Weswegen hast du eine Anzeige jetzt wegen der Facebook-Seite? Die Anzeige an sich habe ich noch ja nicht bekommen, aber der Herr Mendel hat mir dann gesagt, er wird auf jeden Fall eine Anzeige wegen Landesfriedensbruch geben, weil ich ja halt auch Scharnungsverbote und blabla schon hatte und da ein paar Mal vorgefallen bin und dann Bedrohung, Beleidigung, versuchter Totschlag oder was da, das ist alles Mögliche. So. Du hast die Möglichkeit gehabt, dich hier zu äußern. Ja. Die Chance hattest du live und ohne einen Filter. Wir beide haben uns unterhalten und kann ich noch eine Sache zu sagen? Ja, sag. Ich möchte auf jeden Fall ein paar Jungs grüßen. Das nee. Ist der Marc Bels, akzeptiere einfach, wenn ich jetzt auch sage, nein, akzeptiere einfach, das ist doch nicht wahr. Siehst du, damit hat er sich jetzt wieder bloßgestellt. Wenn ich dann sage nein, dann quasselt er einfach weiter. Okay, wir haben ja schon mal gehört, wie er so gestrickt ist, zumindest so grob. Hier ist Dave. Dave ist 25. Guten Morgen, Dave. Ja, hallo. Hallo, Dave. Ich bin gerade leicht schockiert über deinen letzten Talk-Gast, ne? Aber egal. Heftig, ne? Ja, ich muss mich gerade ein bisschen sortieren. Hast du die Sache mit Pezzoni mitbekommen? Bist du fußballaffin? Nee, gar nicht. Nee, gar nicht. Okay, dann müssen wir auch gar nicht weiter. Nur EM, das ist dann meins. Okay. Und ich höre aus von deiner Stimme, dass du auch gerade nicht so aus dem Rheinischen kommst. Nee, ich komme aus Karlsruhe, wenn ich das sagen darf. Natürlich. So, Dave, um was geht's? Also, mein Thema ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Also, ich bin schwul, muss ich da mal sagen. Ja. Und es dreht sich hier um meine Ex-Beziehung. Ja. Und ich war 3 Jahre lang zusammen mit meinem Freund, Ex-Freund, was für schwule Beziehungen schon lang ist. Oh, nö, komm, keine Klischees. Ich kenne schon eine ganze Menge schwule Beziehungen, die sehr lange halten, die mit den Heteros durchaus vergleichbar sind. Also egal, ihr wart drei Jahre zusammen. Mhm. Ist schon lang. Und ich wollte mit dir halt über schwule Beziehungen reden, auch über die emotionale Abhängigkeit, wenn man an einen Falschen gerät. Mhm. Die Beziehung war krass und am Schluss ist es auch vor Gericht geendet. Ach du lieber Himmel, vor Gericht? Warum? Ja, was ist da vorgefallen? Es ist so, mein Ex-Freund stand vor Gericht, weil er viele Menschen mit HIV angesteckt hat. Dich auch? Nein, da möchte ich mich distanzieren, also mich nicht, nee. Wo, als ihr zusammenkam? Das war nach unserer Zeit. Also er hat sich infiziert nach eurer Zeit? Ja. Hm. Und du bist irgendwas? Wobei bei dem Gerichtsverfahren die Staatsanwaltschaft das ja viel früher schon dotiert hatte eigentlich. Und ich das ja in 3 Jahren bezeugen konnte, dass da ja nichts ist, ja. Und es war krass, also war auch in der Presse drin, der Fall. Aber nee, meine Frage ist, während eurer Zeit, als ihr zusammen wart, war er da schon HIV-positiv? Also ich habe mich danach testen lassen, nein. Gut, du bist nicht HIV-positiv. Ja, ungeschützten Verkehr. War er HIV-positiv? Das musst du doch wissen. Das heißt, also er hat HIV. Er hat HIV. Hatte er, während ihr zusammen wart? Nein. Nein. Bist du sicher? Ja, sonst hätte ich ja auch was. Nicht unbedingt. Du hättest ja Glück haben können. Ja, aber in 3 Jahren ist das schon... Wäre ein großes Glück, stimmt. Ja, wäre ein sehr großes Glück. Ja. Okay, erzähl mal weiter. Ja, und es ging halt darum... ich habe halt alles gegeben und bin am Schluss zurückgelassen worden. Und bis heute ist es für mich nicht so einfach, neue Beziehungen zu knüpfen auch. Mhm. Wie lange ist die Trennung jetzt vorbei? Also wir sind 2009 auseinander, endgültig. 2009, ja. 3 Jahre dann schon. Und trotzdem weinst du diesem Mann immer noch viele Tränen nach? Nein, ich war in den vielen Schulden hinterher und einfach, was er da hinterlassen hat. Ach so. Weil, du hast gar keine Sehnsucht mehr nach dem Mann, kein Liebeskummer mehr, sondern da sind andere Probleme. Enttäuschung auch und Schulden und einfach zerbrochene Scherben auch. Mhm. Jetzt habe ich das mit der Anzeige noch nicht so richtig verstanden. Ihr habt sich 2009 getrennt. Danach hat er sich offensichtlich, wie du das wohl vermutest, infiziert. Er ist also er hat sich infiziert und hat dann bewusst viele Leute in diesen letzten 3 Jahren angesteckt? Also nach mir hatte ich einen Nachfolger. Und bei einer Blutspende kam raus, dass er sich mit HIV infiziert hat von ihm. Mhm. Und so kam das Ganze über 2 Jahre halt ins Rollen mit Polizei und Gerichtsverfahren und etc. Ja, er stand dann vor Gericht, also nicht ihr standet vor Gericht, du mit ihm, sondern dein Ex stand vor Gericht wegen seiner... Er stand vor Gericht. Mhm, verstehe. Mhm. Und da war ich halt der Hauptzeuge, weil ich halt so lange mit ihm zusammen war und das war einfach nur scheußlich, weil man so konfrontiert wurde mit der Vergangenheit, mit dem Ex-Freund, also das empfehle ich niemandem, wünsche ich auch niemandem. Hat er denn bewusst Menschen angesteckt mit HIV? Also er war damals in der Beziehung schon, offen, was Fremdgehen anging auch. Also da kannte er auch nichts, muss ich ehrlich sagen. Also würde ich ihm das schon zutrauen, okay, ja. Okay, man kann ja auch als HIV-Positiver viele Sexkontakte haben und fremdgehen. Man kann sich schützen und infiziert dann niemand anderen. Oder man schützt sich eben nicht und lässt es darauf ankommen und infiziert bewusst jemanden. Es war mir egal. Ja, das war ihm egal. Das war ihm in der Beziehung schon egal. Und kann man nachweisen, wie viel Menschen er infiziert hat? Also laut Gericht waren das an die 24, 25 Personen. Ob das jetzt 24, 25 waren. So viele? Ja. Weil er ist ja dann nach Rheinland-Pfalz gezogen und war noch in Gaggenau nach mir und dann, ja, wie gesagt, Rheinland-Pfalz und das hat sich auch gestreckt über eine gewisse Zeit, über zwei Jahre. Das ist ja Wahnsinn. Zu was ist er verurteilt worden? Er ist verurteilt worden im Pirmasens schon mal zu 1 Jahr und dann in Rastatt zu 2 Jahren. Mhm. Also zweimal verurteilt worden? Ja. Und das wird dann weil zusammen? Weil ja in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg wieder getrennte Schienen sind. Achso, und die Strafe wird dann zusammengenommen, oder wie macht man das? Genau, ja. Genau. Das heißt, er sitzt jetzt im Knast? Nee, er ist jetzt schon wieder raus. Achso. Ja, also war knapp gerechnet alles. Was mich auch wundert eigentlich, und ja, nachdem ich, also er mich so angeschrieben hat, war ich schon ein bisschen, baff. Mhm. Also du hast ja gerade schon deine Gefühle so ein bisschen formuliert, da liegen 1000 Scherben in dir, wenn du an den denkst. Da sind Schulden noch, die er dir überlassen hat? Mein Vater. Wie viel? Weil mein Vater das ja beglichen hat. Wie viel? 7000 Euro. Mhm. Durch Betrug, da stand mal er auch vor Gericht etc. Also ist viel, viel passiert. Boah, da hast du ja aber einen Typ geangelt, du. Ja. Hast du denn während der Zeit, ihr wart immerhin 3,5 Jahre zusammen, hast du da denn nicht irgendwie gemerkt, dass mit dem was nicht so stimmt? Meine Mutter hat mir das immer gepredigt, aber Liebe macht blind. Und genau deswegen auch diese emotionale Abhängigkeit. Mhm. Ist denn diese emotionale Abhängigkeit, das wollte ich ja gerade, da wollte ich vorhin auch drauf hinaus, ist die immer noch ein bisschen da? Nein, ich habe ja mein Leben, ich habe meine Arbeit, ich habe meine Freunde, ich habe meine Katzen, die ist nicht da. Aber der Glaube ist verloren gegangen irgendwie, weil wir wollten noch heiraten. Also er hat mir den Antrag gemacht. Mhm. Also das ist eine tiefe Verletzung, eine tiefe Erschütterung in deinem Leben einfach passiert. Die auch auf später, ja. Ja, klar, ich verstehe. Aber die natürlich nicht zur Folge haben darf. Ich meine, dass man da eine Weile erschüttert ist und entsetzt ist, das finde ich normal. Aber das darf nicht zur Folge haben, dass du jetzt dein Leben lang den Menschen aus dem Weg gehst und keinem anderen Mann mehr eine Chance geben würdest. Das darf nicht sein. Naja, die Verletzungen sind halt so tief irgendwie und ich habe die Messlatte so hoch gesetzt, da kommt da keiner mehr so leicht dran. Also das ist schwierig und auch so ein Zusammenleben, weil er ist ja gleich bei mir eingezogen damals, das kann und will ich auch nicht mehr. Also ich liebe meine Freiheit über alles und ich bin auch gern Single, muss ich ehrlich sagen. Ja, kannst ja auch noch gerne noch eine Weile genießen. Aber wenn irgendwann nochmal eine Chance besteht oder wenn du dich verlieben solltest, würde ich gegen dieses Verliebtsein nicht ankämpfen, nur weil du schlechte Erfahrungen gesammelt hast. Schwer. Ja, jetzt ist das noch schwer. der meldet sich bei dir im Moment? Ja, über, das darf ich gar nicht sagen. Facebook darf ich nicht sagen, wäre das Schleichwerbung, ne? Nee, das kannst du sagen. Das ist kein Problem. Oh ja, über Facebook. Mhm. Und wie reagierst du darauf? Von der Gelassenheit. Bitte? Und wie reagierst du dann darauf? Ich weiß nicht, ist ein komisches Gefühl, diese Gelassenheit, die er an den Tag legt. Ich meine, er stand vor Gericht, wurde verurteilt wegen was ganz Schlimmes eigentlich auch. Und dann meldet er sich bei mir und Schulden und viele Tränen und Polizei und Gewalt. Und dann mit so einer Gelassenheit seinem Ex-Partner gegenüberzutreten, finde ich einfach nicht nur geschmacklos, sondern ja. Was will er denn von dir, wenn er sich meldet? Naja, meine Eltern unterstützen mich, er hängt da in der Kreide wieder und schon klar, dass er sich dann bei mir meldet. Ach, der will wieder Kohle haben? Ja, so ungefähr, und abgesichert sein, weil, ja. Ja, wie reagierst du auf ihn? Mit Ablehnung. Mhm. Und nimmt er das zur Kenntnis oder versucht das dann immer wieder? Er versucht es, ja. Ich würde an deiner Stelle gar nicht mehr auf den reagieren. Jede Reaktion bedeutet wieder Kommunikation mit ihm und dann gibt's ja eine Gegenreaktion. Ich würde ihm einmal sagen, jetzt ab sofort wirst du von mir nichts mehr hören. Ich möchte, dass du nicht mehr in meinem Leben auftauchst. Du hast das Geld meinem Vater noch zu geben, aber mit dir möchte ich keinen Kontakt mehr haben. Und Schluss. So würde ich es machen an deiner Stelle. Ja, das sagt meine Mutter mir auch. Ja, die Mama, die ist wahrscheinlich eine kluge Beobachterin. Ja. Mensch, das tut mir aber leid, Dave, dass du da so eine krasse Erfahrung gemacht hast. Das ist aber wirklich schlimm. Aber ich sag dir, wenn du einen absoluten Idioten in deinem Leben getroffen hast, darfst du nicht den Schluss daraus ziehen, dass alle Männer, die auf dich zukommen, Idioten sind demnächst. Weißt du? Ja. So einfach. Was schwer ist. Ja, aber so ein einfaches Einmaleins ist das Leben nur auch wiederum nicht. Sei skeptisch, klar, man lernt ja daraus. Sei vorsichtiger, ist auch alles in Ordnung, aber werde nicht dein ganzes Leben lang jetzt zum Lebensverneiner oder Lebens- oder Menschenhasser oder so. Das ist auch nicht gut. Ja, klar. Ja, jeder hat eine Chance verdient, das denke ich ja auch, ne? Ja. Nur mein Ex-Freund nicht. Der nicht, genau. Das ist sehr richtig. Lieber Dave, dann wünsche ich sehr, dass du dich so allmählich erholst von dieser schlimmen Erschütterung. Und dass der dich in Ruhe lässt und sei stark und sag einfach njet, die Tür ist zu, für immer. Ja? Darf ich meine Mutter noch schnell grüßen? Ja, du darfst das jetzt, du darfst. Mama, danke für alles und du hattest immer recht, auch wenn ich es ungern jetzt sag. Alles Gute, Dave. Wünsche ich dir. Okay, tschüss. Dankeschön. Ciao. Okay, tschüss. 1:42 Uhr haben wir. Hier ist Susan, 36. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, Susan. Dein Thema. Wir fangen dann mal freundlich an. Bitte? Wir fangen freundlich an. Ja. Das heißt, gleich wird es nicht mehr freundlich? Doch. Bleibt schon. Ich musste nur auf den Vorgänger. Ah ja, verstehe. Ja. Ich fand den nicht sehr nett. Nein. Ja. So, jetzt zu dir. Ja. Um was geht's denn bei dir? Du hast gebeten um Anrufe wegen Mirko. Ja. Meine Tochter war mit dem Mirko befreundet. Mhm. Er hat sich aber erst nach einem Jahr herausgestellt, oder ich habe es erst nach einem Jahr herausgefunden, weil die Jugendlichen sind heutzutage so befreundet, da weiß man manchmal gar nicht, wer oder was. Mhm. Mhm. Und nachdem dann meine Tochter auch die Schule gewechselt hat, weil es halt eben so schlimm wurde für sie, ne, ich konnte mir auch nicht erklären, sie hat sich in die Arme geschnitten. Sie ist dann total in sich eingefallen. Ach so, das passierte, nachdem Mirko ermordet worden ja, war. Ja, aber ich habe nicht gewusst, was da der Zusammenhang war. Ach so, verstehe. Mhm. Und du hattest eben gefragt, ob ich das gut oder ob man das gut oder schlecht findet. Wenn die Eltern sagen, wir vergeben dem Mörder. Genau. Als allererstes würde ich mir niemals ein Recht für irgendwelche anderen Eltern sprechen. Mhm. Aber ich finde es schrecklich, dass die Menschen immer noch in den Medien existieren. Dass die Menschen immer noch? Dass sie immer noch überall im Fernsehen sehen, etc. pp. Warum? Ich weiß nicht, warum man da noch immer und immer wieder dran rumrollen muss. Der Junge ist verstorben, er ist leider nicht mehr unter uns. Mhm. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die darunter leiden. Naja, dieser Fall hat jetzt den aktuellen Aufhänger, dass die Eltern von Mirko ein Buch veröffentlicht haben. Und ich weiß, gestern Abend im Stern TV. Genau, und das hat natürlich jetzt sehr nochmal in die Öffentlichkeit kommen. Hast du denn die Eltern persönlich auch kennengelernt? Ich habe weder den Mirko gekannt, noch die Eltern. Mhm. Also ich weiß, dass meine Tochter mit denen mittags schon mal da an dieser Tischtennisplatte gespielt hat oder was auch immer die es halt eben machen. Ne? Er war natürlich nicht wie ein normaler Elfjähriger, weil er war total selbstständig, sagte Dana im Nachhinein. Das habe ich aber auch nach 2 Jahren, weiß ich mittlerweile viele Dinge, weil ich sehr intensiv über, nachdem ich wusste, worum es sich ging bei meinem Kind, sehr viel versucht habe, damit ihr darüber zu reden. Mhm. Weil ich habe ihr das auch angeboten, dass sie zu einem Psychologen gehen könnte oder sie wollte aber nicht. Hat sich das denn jetzt gefangen mit deiner Tochter? Ja, sie hat jetzt also ein Jahr, hat sie besucht eine andere Schule. Mhm. Da war ein bisschen Stress mit der Lehrerin, weil da war auch eine Verurteilung. Dana hat kein Benehmen, ja, die hat auf bockig gemacht und wollte nichts mehr hören, nichts mehr sehen. Natürlich hat man dann kein Benehmen. Aber wie soll ich das einer Lehrerin erklären? Mhm. Und dann war sie schon unten durch. Jetzt macht sie die 8. Klasse nochmal, ich aber nicht schlimm finde. Jetzt fängt sie neu an und sagt, Mama, ich habe es geschafft. Wir haben dann noch am Montag beide ein Kerzchen angemacht an der Stelle, wo die Gedenkstätte hier war. Ich habe ja vorhin, Susan, noch ein Zitat von den Eltern hier vorgelesen. Ich lese es dir nochmal vor. Die Eltern haben gesagt, wir sind überzeugt, wo das Böse ist, ist auch das Gute nicht fern. Gott war bei Mirko, als er litt. Wie würdest du diesen Satz für dich bewerten und beurteilen? Wie findest du den? Ehrlich? Ja, bitte. Ich finde es schrecklich, dass die Eltern sowas noch äußern, weil im Endeffekt das Böse da schon entstand. Weil welche Eltern gehen ins Bett, wenn das Kind noch nicht zu Hause ist? Das sind für mich Faktoren. Ich nehme mir jetzt einfach das Recht raus, weil ich selber ein Kind habe, was in dem Alter ist, ein bisschen älter. Mhm. Ich bin keine Minute ruhig, wenn die nicht mit dem letzten Bus um 9:30 hier angekommen ist. Ich kann das nicht nachvollziehen. Das ist für mich, okay, man entschuldigt das mit Gott, nichts gegen Gott, um Gottes Willen, jeder soll seinen Glauben haben. Aber ich weiß nicht, den Satz in dieser Situation zu deuten. Mhm. Der ist für mich sehr schwer zu verstehen. Man zuckt. Wenn man nicht sehr tiefgläubig ist, oder so tiefgläubig wie die Eltern sind, zuckt man natürlich bei so einem Satz zusammen. Das ist klar. Andererseits ist es doch sehr, sehr gut, dass die Eltern so einen Weg gefunden haben, weiterleben zu können. Dass sie sagen, wir vergeben dem Täter, Mirko werden wir wiedersehen und wir glauben, dass er bei Gott ist und Gott hatte einen Plan und die Tat war böse, aber der Mensch war nicht böse, der Täter. Darüber müssen wir ja gar nicht diskutieren, aber wenn die Menschen das so für sich hinkriegen und sie machten ja im Fernsehen auch einen durchaus, ja, ich will fast sagen, einen, ja, vielleicht nicht entspannten, aber relativ gelösten Eindruck, dann ist es doch für die Leute eigentlich gut. Nein. Warum? Ich kann ja jetzt nur für unsere Familie sprechen, als mein Kind diese Reportage im Stern TV gesehen hat. Sie hat es nachher ausmachen können, weil sie gesagt hat, wir können Eltern nur so Geschichten erzählen. Was auch immer da geschehen ist, ich wollte nicht nachhaken. Ja. Und wenn die schon untereinander befreundet waren, die Kinder, dann wird die Dana schon einige Dinge wissen, die vielleicht niemals auf den Tisch kommen werden. Von daher erlaube ich mir da jetzt einfach zu sagen, okay, wenn sie damit klarkommen, Gottes Willen, sie sollen auch ihr Leben weiterleben. Sie haben schon einen Verlust, das Beste müssen sie daraus machen. Ich weiß aber nicht, ob ich mit dieser Einstellung gehen könnte. Okay, das ist natürlich eine ganz andere Frage. Eben, also, und da nehme ich mir auch jetzt nicht das Recht raus. Ja, genau. Ich finde, in diesem Fall sollte man, wenn man das auch befremdlich findet, sollte man das unbedingt respektieren, wenngleich man selbst vielleicht auch ganz anders reagieren würde. Aber so genauso, keine Frage, genauso keine hast du es ja auch gerade gesagt. Liebe Susan, ich danke dir für deine Meinungsäußerung. Vielen, vielen Dank. Alles Gute wünsche ich dir und deiner Familie. Ja, super, mach die Sendung weiter. Dankeschön, tschüss. Ja, tschüss. 0800 220 5050 domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte eure Telefonnummer mit reinschreiben. Hier ist Marita, 60. Guten Morgen. Genau, guten Morgen, Domian. Ja, guten Morgen. Um was geht's denn bei dir, Marita? Ja, ich hatte mich auch zu dem Thema Verzeihen gemeldet. Ja. Und mag sich vielleicht für viele jetzt schwer anhören, aber ich glaube, dass die Eltern erst die Ruhe finden, wenn sie verzeihen können. Mhm. Aber das können sie ja jetzt. Ja. Mhm. Und ich finde, dass das eine gute Geschichte ist, dass sie verzeihen können. Das ist natürlich für die meisten Menschen so unglaublich, dass Eltern, deren Kind ermordet, wahrscheinlich sogar bestialisch ermordet wurde und sexuell missbraucht wurde, dass die Eltern sagen können, wir verzeihen dem Täter. Ist ja fast schon göttlich, ist das ja schon, wenn man sagt, man verzeiht das. Die Eltern, glaube ich, wir können verzeihen, da sie glauben, da sie eben das Vertrauen haben, dass Mirko eben bei Gott aufgenommen worden ist. Mhm. Aber ich glaube auch, dass man für sich selber lernen sollte oder damit leben sollte, zu verzeihen. Ich habe 1995, 96 in der Anfangszeit der Hospize ein Hospiz gegründet und geleitet, also mitgegründet und geleitet. So früh schon? Ja, das war die Anfangszeit. Genannt, in der Hospizarbeit. In der Tat, ja. Mein Herz hängt immer noch an der Hospizarbeit. Ich mache jetzt was anderes. Aber ich habe ganz, ganz viele Menschen, egal in welchem Alter, erlebt, die wirklich Dinge noch aufarbeiten mussten vor ihrem Tod. Mhm. Und ich spreche nicht davon, dass das jetzt nur gläubige Menschen waren, sondern jeder Mensch. Mhm. Und ich glaube ja auch, dass man friedlicher sterben kann, wenn man vergeben hat. Egal was. Ja, auch friedlicher leben. Und auch friedlicher leben, das auch, natürlich. Mhm. Ich finde es unheimlich schwer und ich glaube auch, wenn meinen Enkelkindern was passierte, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn man nicht in der Situation ist. Denke ich, kann man das so schlecht sagen, ich glaube, dass das Leben für einen Menschen angenehm, friedlicher wird, wenn er verzeihen kann. Mhm. Das ist natürlich theoretisch gut gesagt und stimmt sicherlich auch. Es ist nur im konkreten Fall, je nachdem, wie schlimm das Schicksal zugeschlagen hat, ungeheuer schwierig, glaube ich. Mhm. Bist du auch eine gläubige Frau? Ich bin gläubig, gehöre aber keiner Kirche an. Ja. Glaubst du, dass es gläubigen Menschen eher leicht fällt, oder eher gelingt, zu verzeihen als Menschen, die nicht glauben? Das möchte ich so nicht sagen. Mhm. Das möchte ich so nicht sagen. Da kannst du auch aus deiner Hospizarbeit, kann man auch keinen Schluss ziehen oder kann man nichts zu sagen? Nein. Es sind viele, also Menschen, die sterben sind für mich Menschen, die uns zeigen, wie man lebt. Mhm, wie meinst du das? Menschen, die schwerstkrank sind und sterbend sind, die haben keine Maske mehr auf. Mhm, mh. Die sind ehrlich, die leben mit ihren Gefühlen. Mhm. Und die zeigen uns auch, wenn sie uns mögen oder wenn sie knatschig sind. Und viele, viele Menschen haben noch Dinge zu erledigen, um wirklich ruhig gehen zu können. Glaubst du, dass man von Sterbenden etwas lernen kann? Ja. Was kann man von Sterbenden lernen? Unsere Maske vom Gesicht wegnehmen. Wir müssen nicht immer die Starken sein. Wir dürfen schwach sein. Wir dürfen auch mal zu jemandem sagen, komm, nimm mich in den Arm, ich muss heulen. Mhm. Wir hatten so das geflügelte Wort, wenn Mitarbeiter auch mal nicht weiter konnten, komm, nimm mich mal auf den Arm. Das hieß so, nimm mich jetzt einfach nur mal in den Arm und lass mich weinen. Mhm. Mhm. Und in dem Wein kann man ganz viel verarbeiten und jemand, der so furchtbares Leid erfährt, der muss weinen dürfen, der muss es immer wieder sagen dürfen, der muss seine Trauer haben dürfen, um auch verzeihen zu können. Mhm. Ist und dann gibt es auch ganz, ganz viel innere Ruhe. Ich habe das auch an mir selbst schon erlebt in schwierigen Lebenssituationen. Mhm. Solange wie ich auf jemanden wütend war, beleidigt war, gekränkt war, natürlich, ja. Da ist mir das richtig schlecht gegangen. Mhm. Also ich finde auch, dass wenn man dann ein neutrales Verhältnis zu dem entwickelt, der einem etwas angetan hat, hat man sehr viel geschafft. Mhm. Was ich mir schwierig vorstellen kann, und da kommt der Glaube dann wieder ins Spiel, diese Person dann vielleicht sogar noch zu lieben, das ist fast unmenschlich, finde ich, für mich. Ich weiß nicht, ob ich jemanden, der mir was Fürchterliches angetan hat, lieben kann, aber auf der anderen Seite, wenn ich ihm verzeihe, dann ist ja auch wieder ein Stück Liebe, weiß ich nicht, ob man das so Liebe nennen kann. Wir gehen, glaube ich, manchmal mit dem Wort Liebe ganz leichtsinnig. Ja, hast du recht. Ist die Thematik Vergeben, Verzeihen, ist das eine der Hauptthematiken von Sterbenden? Nein. Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Mhm. Das ist so facettenreich, da könnten wir uns Tage drüber unterhalten. Das glaube ich. Also von Menschen, die ins Hospiz kamen und sagten, ich habe es erlebt, ich will mit niemandem Kontakt haben, ich will den Sinn meines Lebens jetzt noch finden. Mhm. Die damals sich wirklich von niemandem versorgen lassen oder so. Sie wollte ganz allein sein. Sie wollte keine Bibel oder irgendwas. Und einen Tag bevor sie starb, hatte ich sie besucht und plötzlich sagt sie zu mir, ach übrigens, Sie können jetzt mal mit mir beten. Ich habe den Sinn meines Lebens gefunden. Mich hat sie hinten rübergeschlagen. Das glaube ich. Eine andere Dame, die sagte, ich habe in meinem ganzen Leben nicht geglaubt, kommt mir bloß jetzt nicht mit so einer Idee. Das finde ich unehrlich. Das hat mich unheimlich beeindruckt. Also ich merke schon, über diese Thematik könnten wir beide ganz lange noch uns unterhalten, aber du hast dich ja zu dem Fall Mirko gemeldet und deine Meinung geäußert. Dafür bedanke ich mich sehr herzlich bei dir, Marita. Wünsche alles Gute und vielleicht knüpfen wir das Gespräch irgendwann nochmal an. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ja. Ich würde auch gerne nochmal mit Ihnen über Ihren Gedankenleser sprechen. Sehr gerne, das können wir auch nochmal machen. Alles Gute, Marita. Dankeschön, tschüss, schönen Abend. Dankeschön, tschüss. Und hier habe ich den Mario und Mario ist 42. Hallo Mario. Ja, wunderschönen guten Morgen, Domian. Guten Mario, dein Thema. Ja, wie gesagt, ich habe mich mal kurz dazu gemeldet zu dem, was du vorhin gefragt hattest, beziehungsweise gesagt hattest. Zu Mirko. Ich kann die Diplomatik wegen den kleinen Mirko nachvollziehen, weil ich selber auch gläubig bin, sag ich mal. Also du kannst die Haltung der Eltern nachvollziehen. Genau. Weil, wie gesagt, weil Leute, die in der Kirche sind, können das anders verarbeiten vom Glauben her, wie die Atheisten, die draußen rumlaufen, die an nichts glauben. Ja, wollen die mal nicht so schlecht darstellen, aber... Nein, aber ich meine, die können das von der Sache her im Kopf nicht anders verarbeiten, wie vom Herzen her. Hast du auch Kinder? Nein, ich habe leider keine Kinder. Mir ist es vergönnt geblieben, dass ich welche kriegen durfte. Weil ich selber durch meine Epilepsie benachteiligt bin. Verstehe. Und ich habe das schon mit 8 Monaten bekommen. Das ist mein Problem dabei. Als du das wahrscheinlich auch jetzt in den letzten Tagen in den Medien gehört hast, dass die Eltern das so gesagt haben, ja, vergeben. Ja, erst mal das und auch generell. Ich habe es ja auch durch die ganzen Medien verfolgt, wie der Fall dann durchlief. Genau. Nee, was ich dich fragen will, als du das jetzt gehört hast, dass die Eltern das so formulieren, hast du sofort gesagt, war das deine spontane Reaktion, das verstehe ich und das ist richtig so? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Weil, wie gesagt, das kann man nur mit einem freien und sauberen, reinen Herzen vereinbaren, wenn man diese Worte voneinander von sich gibt. Mhm. Weil wenn man nicht im Herzen rein ist und gläubig ist, tiefgläubig, dann kann man diese Worte leider, finde ich, aus meiner Sicht nicht von sich geben. Nur gibt es ja weil auch, dann wäre das eine Lüge. Nur gibt es ja Leute, so das, die ich auch schon kennengelernt habe, auch in dieser Sendung schon kennengelernt habe, die nach einem sehr schweren Schicksalsschlag gesagt haben, an diesen Gott, der mir so etwas antut, an den kann ich nicht mehr glauben. Sehe ich etwas anders. Wie gesagt, kann ich nicht nachvollziehen. Ich sehe deine Sendung auch mittlerweile seit 1995. Und jede Nacht. Und ich verfolge dich immer. Aber wie kann Gott bei Mirko sein, wenn Mirko geschändet und ermordet wird? Gott war in dem Sinne schon bei ihm. Warum hat er nicht geholfen? Er hat ihm in dem Sinne geholfen. Er hat ihn sanft aufgefangen bei der Schändung, wo er dann sanft übergeglitten ist zum Himmel hoch und jetzt auf seinen Eltern die Wacht schiebt. Aber er hat ihm nicht das Leben gerettet und hat ihm nicht die Angst und die Schmerzen genommen. Er hat ihm in dem Sinne die Angst und die Schmerzen genommen. Durch den Tod aber. Ja, durch den Tod. Hat ihm aber sanft rübergeholt im Himmel und hat ihm die Aufgabe erteilt, auf seine Mutter sowie auf seinen Vater Acht zu geben. Beziehungsweise auf seine Geschwister, falls noch welche vorhanden waren. Wir sind tief im Bereich des Glaubens, wo man nicht mehr diskutieren kann. Das glaubt man so oder man glaubt es nicht. Ja, aus meiner Sicht. Und ja, natürlich, ja. Und das werden die Eltern so gemacht haben und deswegen haben sie diesen Satz so formuliert. Und damit, um auch ihren innerlichen Frieden zu finden und ihren Abschluss damit. Ja, das war ein wichtiger Satz. Die Mutter hat gesagt, dass sie nach vorne schauen wollen und sie haben ja noch weitere Kinder. Ja, genau. Und damit sie eine gesunde Perspektive weiterleben können. Genau, damit die Familie ein relativ normales Leben führen kann und das könnten sie nicht, wenn sie nur noch nach hinten und die Vergangenheit schauen würden. Ja. Die Vergangenheit soll ja ruhen bleiben in dem Sinne. Und man soll positiv in der Zukunft schauen. Das wird ja auch, wie gesagt, immer im Gottesdienst auch mitgepredigt. Und da muss man auch ein bisschen drauf achten. Man muss sich auch ein bisschen in der Bibel auskennen. um das so ein bisschen dort nachzulesen. Und so wie ich das mitbekommen habe, kennen die Eltern sich sehr gut in der Bibel aus. Sie gehören einer freien evangelischen Gemeinde an und wie gesagt sind sehr, sehr streng gläubige Menschen. Ja. Mein lieber Mario, ich danke auch dir für deine Meinungsäußerung und dass du dich dazu geäußert hast und wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir auch alles Gute aus Leipzig, Domian. Danke, Mario. Tschüss. Tschüss, ciao. So, mein Lieben, das war's für heute Nacht in der Technik Christoph Gellert. Morgen sind wir auch wieder da, in der freien Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Und jetzt wünsche ich euch eine gute und schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.